Der Zeitplan ist ehrgeizig, doch Jean-Claude Juncker verbreitet Optimismus. In den Verhandlungen über ein drittes Kreditpaket für Griechenland rechnet der Chef der EU-Kommission mit einem baldigen Abschluss. Alle Berichte, die er von seinen Mitarbeitern erhalte, deuteten auf eine Einigung noch in diesem Monat hin, verriet der Luxemburger der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte seine Sprecherin bereits betont, die Gespräche in Athen befänden sich auf einem guten Weg. Nun gehe es um konkrete Fortschritte vor Ort. What matters now is progress on the ground, and we're doing exactly this in the talks in Athens. Details will man in Brüssel nicht preisgeben. Als Zielmarke nennt Juncker den 20. August, den Tag, an dem die Regierung in Athen eine fällige Rate von 3,4 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank zahlen muss. Ein Datum, das schon seit dem dramatischen Gipfel der Euro-Staats- und Regierungschefs am 12. Juli als wichtige Deadline im Gespräch ist. Allerdings müssten bis dahin auch mehrere Nationalparlamente, etwa der Deutsche Bundestag, zustimmen. Viele Beobachter, darunter EU-Diplomaten und Berliner Regierungskreise, haben sich skeptisch gezeigt, dass die Gespräche bis dahin tatsächlich erfolgreich beendet werden können. Innerhalb des regierenden Linksbündnisses Syriza gibt es große Widerstände gegen die Reformmaßnahmen, die Brüssel als Gegenleistung fordert und die Ministerpräsident Tsipras mithilfe der Opposition durchs Parlament bringen will. Der EU-Kommissionspräsident hegt diesbezüglich scheinbar kaum Bedenken. Seinen Worten nach verlaufen die Verhandlungen in Athen, die vor gut einer Woche begonnen haben, befriedigend. Sollte wider Erwarten keine Einigung bis zum 20. August gelingen, werde man eine weitere Brückenfinanzierung arrangieren müssen. Noch im Juli hatten Juncker und die Regierungen der Eurozone 7 Milliarden Euro aus dem bereits stillgelegten Bankenrettungsfonds EFSM bereitgestellt, damit das pleitebedrohte Griechenland seine laufenden Verbindlichkeiten erfüllen kann. Bei dem neuen Hilfsprogramm geht es um erheblich größere Summen. Mit 82 bis 86 Milliarden Euro beziffern EU-Kommission, Europäische Zentralbank und IWF den Finanzbedarf Athens in den kommenden 3 Jahren. Der Löwenanteil, etwa 50 Milliarden Euro, soll dem Europäischen Stabilitätsfonds ESM entnommen werden, der zusätzlich zu den Vertretern der sogenannten Troika an den Verhandlungen teilnimmt. Noch optimistischer als Juncker gibt sich der griechische Finanzminister Tsakalotos. Auch er äußerte sich zuversichtlich über eine schnelle Einigung mit den internationalen Geldgebern in der Schuldenkrise. Die bisherigen Diskussionen liefen besser als erwartet, so der Grieche nach den ersten Treffen. Gravierende Meinungsverschiedenheiten bestehen nach wie vor beim Thema Schuldenschnitt. Während der IWF die griechischen Staatsschulden von aktuell über 300 Milliarden Euro oder 170% des Bruttoinlandsprodukts für nicht tragfähig hält und eine Umstrukturierung fordert, wollen die Euro-Länder, allen voran Deutschland und die nordeuropäischen Staaten, derzeit von einem solch radikalen Schritt nichts wissen. Der IWF droht, unter diesen Bedingungen werde er sich an einem dritten Hilfspaket nicht beteiligen. Die Kommission beschwichtigt.